Ins frühe 12. Jahrhundert, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat uns dieser zweistimmige Gesang geführt. Er gehört zur Liturgie des Weihnachtsfestes. Die Ausführung der Kirchenmusik oblag damals Mönchen und Klerikern. Nur sie besaßen das nötige Wissen dazu. Dieses erstreckte sich allerdings nicht nur auf die musikalische Praxis, also auf Komposition und Gesang, sondern auch auf die theoretischen und philosophischen Grundlagen der Musik. Und um ihre Vertiefung war man genauso bemüht wie um die Verfeinerung der Kunst. In einer Schrift mit dem Titel »Über die Dreifaltigkeit und ihre Werke« machte sich beispielsweise Rupertus von Deutz Gedanken über den Ursprung der Musik. Im dritten Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts stand er als Abt dem Kloster St. Michael in Siegburg vor. Grundlage seiner Theorie ist natürlich die Heilige Schrift, genauer gesagt das Alte Testament. Der Heilige Geist selbst, so Rupert, habe durch den Propheten David die Musik eingeführt. Ihre Gesetzmäßigkeiten seien jedoch schon Abraham bekannt gewesen. Als Gefährtin der Weisheit hat der Heilige Geist die Musik durch David, den vorzüglichsten der Propheten, eingeführt. Indem David Gottes Barmherzigkeit und Gerechtigkeit besang, war ihm sehr wohl das Zahlenverhältnis bekannt, auf dem die Kraft der Musik beruht, das später bei den Griechen Pythagoras aus dem Klang von Hämmern erkannt haben soll. Und ist es nicht staunenswert, dass Abraham schon lange vor David auf wunderbare, verehrungswürdige Weise Gottes Barmherzigkeit und Gerechtigkeit besang, nicht mittels Stimme oder Instrumenten, sondern nur mittels Zahlenverhältnissen, auf denen die Kraft der Musik beruht. Der Herr sprach nämlich: Wenn ich mitten in der Stadt Sodom 50 Gerechte finde, will ich ihr ihretwegen vergeben. Als jener bei Fortsetzung der Unterredung und voll Vertrauen tief unterwürfig fragte: Und wenn auf die 50 Gerechten 5 fehlen würden, würdest du wegen 45 die ganze Stadt zerstören? Und später: Wenn aber bloß 40 gerecht erfunden würden, was würdest du tun? Und wenn dort nur 30 erfunden würden? Und wenn dort nur 20 erfunden würden? So antwortete der Herr jedes Mal: Ich werde die Stadt nicht zerstören, wenn ich dort 45 Gerechte finde. Ich werde sie um 40, 30, 20 nicht verderben. Ich werde sie um der 10 willen nicht vernichten. Abraham verminderte nun aber die Zahlen auf diese Weise durchaus nicht zufällig. Und nicht besser hätte er seine Söhne Barmherzigkeit und Gerechtigkeit besingen lassen können. Indem er nämlich die Zahl der Gerechten teilte, nahm er eine proportionelle Minderung vor, um keine jener Proportionen auszulassen, die musikalische Töne ergeben. Denn 45 zu 40 entspricht dem Verhältnis 9 zu 8 und ergibt den Ganzton. 40 zu 30 entspricht dem Verhältnis 4 zu 3 und ergibt die Quarte. 30 zu 20 entspricht dem Verhältnis 3 zu 2 und ergibt die Quinte. 20 ist doppelt so groß wie 10 und ergibt den höchststehenden Zusammenklang der Oktave. Wenn also hier keine der musikalischen Proportionen innerhalb dieser Zahlen fehlt, so ist nicht anzunehmen, dass ein so gewaltiger Mann, als er mit Gott persönlich sprach, durch unbedachten Zufall, wie es ihm gerade in den Mund kam, diese so zerpflückt haben sollte. Diese denkwürdige Begegnung von Gott und Abraham ist in der Genesis, dem ersten Buch Moses, überliefert. Die gewagte Exegese des Rupert von Deutz kommt allerdings nur auf der Grundlage der pythagoreischen Musiktheorie aus dem 5. Jahrhundert vor Christus zustande. Ruperts Zahlenspekulation basiert also auf jener Synthese von antiker Philosophie und biblischer Offenbarung, die nicht nur für die Musikanschauung, sondern für die Geistesgeschichte des christlichen Abendlandes insgesamt von zentraler Bedeutung ist. Die Pythagoreer hatten das Phänomen der musikalischen Harmonie, des wohltönenden Zusammenklingens zweier Töne auf Zahlenproportionen zurückgeführt. Sie hatten experimentell nachgewiesen, dass der Oktave das Verhältnis 1 zu 2, der Quinte das Verhältnis 2 zu 3 und der Quarte das Verhältnis 3 zu 4 entspricht. Bei diesen Proportionen handelt es sich um die Schwingungsverhältnisse der betreffenden Intervalltöne. Nach der Auffassung der Pythagoreer ist jedoch nicht nur die musikalische Harmonie auf ihnen gegründet, sondern die der gesamten Welt. Die harmoniebildenden Proportionen haben ihren Ursprung in jener göttlichen Schöpferkraft, die in Urzeiten das Chaos zu einem Kosmos umwandelte und die alle Erscheinungen der Welt harmonisch formt, sowie alle Bewegungen und Abläufe in ihr regelt. Durch Gelehrte der Spätantike unter ihnen solch bedeutende Denker wie Claudius Ptolemäus, Augustinus und Boetius, wurde diese Anschauung an die Schwelle des Mittelalters getragen. Im 12. Jahrhundert, 1700 Jahre nach den Pythagoreern, war sie so aktuell wie eh und je. Es gibt drei Arten von Musik. Die Musik der Welt, die Musik des Menschen und die Musik der Instrumente. Die Musik der Welt ertönt in den Elementen, in den Planeten und im Zeitenlauf. In den Elementen, in Zahl, Gewicht und Maß. In den Planeten, in Stellung, Bewegung und Wesensart. Im Zeitenlauf, erstens im Tageslauf, im Wechsel von Tag und Nacht, zweitens im Monatslauf, im Zu- und Abnehmen des Mondes, drittens im Jahreslauf, im Wandel von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Die Musik des Menschen ertönt im Körper, in der Seele sowie in der Verknüpfung beider. Die Musik des Körpers ertönt im vegetativen Leben, demzufolge der Körper wächst. Und diese Musik kommt allem zu, was als Lebewesen ins Dasein tritt. Sie ertönt in den Säften, aus denen der Menschenleib aufgebaut ist. Die Musik des Körpers liegt auch in den Tätigkeiten, und zwar entspricht sie besonders den Vernünftigen, die unter Leitung des Mechanischen stehen. Wenn diese Tätigkeiten nicht das rechte Maß überschreiten, sind sie gut, so dass nicht damit, wodurch der menschlichen Schwäche abgeholfen wird, die Begierlichkeit genährt wird. Die Musik der Seele ertönt in den Tugenden wie Gerechtigkeit, Frömmigkeit und Mäßigkeit, in den Seelenkräften wie dem vernünftigen, zornmütigen und begehrenden Strebevermögen. Die Musik zwischen Körper und Seele ist jene natürliche Zuneigung, durch die die Seele an den Körper nicht mit leiblichen Banden, sondern affekthaften Regungen gebunden wird, um eben den Körper zu bewegen und empfindungsfähig zu machen. Zufolge dieser Zuneigung hat noch niemand sein Fleisch gehasst. Die Musik besteht darin, dass man das Fleisch liebe, aber noch mehr, dass man den Leib hege und die Tugend nicht zerstöre. Die Musik der Instrumente ertönt durch Schlagen, wie das bei der Pauke und den Saiten geschieht, durch Blasen, wie bei Flöten und Pfeifen, durch Singen, wie bei Liedern und Gesängen. Diese merkwürdige Einteilung der Musik lesen wir ebenfalls bei einem Schriftsteller des 12. Jahrhunderts, Hugo Graf von Blankenburg, so sein Name. Von 1115 bis zu seinem Tod im Jahre 1141 war er Prior der Abtei St. Victor von Paris, wo er eine bedeutende Gelehrtenschule begründete. Als Naturwissenschaftler und Philosoph eilte er seiner Zeit in vieler Hinsicht voraus. So nahm er eine atomistische Struktur der Materie an. Was den Prozess des Erkennens überhaupt anbelangt, so unterschied er generell zwischen Meinung, Glaube und Wissen. Seine Musikanschauung jedoch ist weniger von diesem empirisch-rationalistischen Geist geprägt, sondern in der Manier des frühen Mittelalters spekulativ orientiert. Bereits Boetius hatte um das Jahr 500 jene drei Arten von Musik unterschieden. Die beiden ersten, die Musik der Welt und die Musik des Menschen, sind freilich nicht durch den Gehörsinn erfassbar. Sie erschließen sich allein dem Verstand, wenn er die Ordnung der Welt betrachtet. Jene zahlenhaft vorgestellte Ordnung, die durch die menschliche Stimme oder durch Musikinstrumente klingende Gestalt annimmt und so den Sinnen zugänglich wird, jene übergreifende Ordnung der gesamten Welt wird Musik genannt. Der sinnlich wahrnehmbare Klang ist im Grunde bloßes Akzidenz. Die Ordnung selbst, die allumfassende Harmonie der Welt, bildet die Substanz. Und diese Substanz hat ihren Ursprung letztlich im Wesen Gottes, der die Ordnung schlechthin ist. Er regelt den Lauf der Zeiten, die Bewegung der Gestirne, er gibt allen Dingen Zahl, Maß und Gewicht. Er lässt den Körper wachsen, ordnet das Zusammenwirken von Leib und Seele und bildet die Tugenden. Was schließlich die sinnlich wahrnehmbare Musik betrifft, so sind es im Grunde göttliche Gesetze, nach denen der Mensch die Töne zu Rhythmen und Melodien formt und sie zu Harmonien zusammenfügt. Thank you. Um die Mitte des 10. Jahrhunderts unternimmt Otto, Lehrer und Mönch im Kloster St. Emmeram zu Regensburg, den Versuch, dem Begriff Harmonie in seiner allgemeinen Bedeutung auf die Spur zu kommen. Grundlage jedweder Harmonie seien Zahlenrelationen, also mathematische Proportionen. Er betrachtet die Zahlen jedoch nicht als abstrakte, mathematische Körper, sondern er sieht in ihnen das Sinnbild menschlicher Sittlichkeit. Otto beginnt seine Erörterung mit folgender Frage. Was bedeuten insgeheim auf sich selbst bezügliche Zahlen? Und was bedeuten solche, die mit einer anderen in Beziehung stehen? Jede Zahl, die für sich allein steht und deshalb keine Konsonanz bewirkt, bezeichnet treffend den fleischlichen Menschen. Dieser bevorzugt nämlich allein, was ihm passt. Zeitliches, Sichtbares, Fleischliches. Nicht gefällt ihm, was nicht Begierde und Verlangen ihm einreden. Alles, was mit anderen konsoniert oder kongruiert, missfällt ihm. Nur dazu glaubt er sich geboren, was auf jede Weise seinen Wünschen dient, wobei er es jenem Reichen gleichtut, der, wie es im Evangelium heißt, so sehr für sich selbst lebte, dass er nicht einmal daran dachte, die von seinem Tisch herabgefallenen Brosamen dem armen Bettler zukommen zu lassen. Hingegen bezeichnet die mit einer anderen in Verbindung stehenden Zahl den geistlichen Menschen. Denn jeder geistliche Mensch wertet fremde Verluste und Gewinne wie seine eigenen. Nach fremder Regel schult und bildet er sich, stets jenes Wortes eingedenk, der eine trage des anderen Last. Und niemand suche so sehr das Seine als das des anderen. Denn selbst unser Herr und Heiland, als er nicht seinetwillen, sondern um unseres Heiles willen Fleisch zu werden und zu leiden sich gewürdigt hat, wollte Mittler werden, der alles ins rechte Verhältnis setzt. Der sittliche Mensch ist nach Otto ein harmonischer Mensch. In seiner Seele waltet eine Konsonanz, welche die Natur einer Zahlenproportion hat. Diese Anschauung des Otto von St. Emmeram war zu seinen Lebzeiten ebenfalls schon über ein Jahrtausend alt. Platon hatte im 4. Jahrhundert vor Christus eine ganz ähnliche These vertreten. Sie ist Grundlage seiner musikalischen Ethoslehre, in der er die erzieherische Funktion der Musik begründet. Der Einfluss der Musik auf den Charakter des Menschen ist seiner Ansicht nach eben in der gemeinsamen mathematisch proportionierten Struktur beider begründet. Auch Otto handelt von einer übergreifenden Konsonanz, die jeder Kreatur innewohne. Da ich auf harmonischen Instrumenten schon oft gespielt und gern die Süße jeder Melodie vernommen habe, sei es mir nunmehr gestattet, ein Spiel in geistiger und vernunftmäßiger Harmonie anzustimmen. Indem ich nämlich darlege, welche Süße voll heimlicher Konsonanz allen Dingen innewohnt. Doch ehe du etwas über die Konsonanz solcher Art anhörst, ist es nötig, tiefer zu erkennen, wie jene Konsonanz beschaffen ist. Denn nicht bloß inmitten der nach Proportionsverhältnissen gefügten Töne, sondern auch inmitten wohlgeordneter Dinge ist Konsonanz gegeben. Alles Wohlgeordnete kommt in sich abgestimmt und ausgewogen zustande, so dass man wohl sagen kann, diese lässt sich als Abgestimmtheit unterschiedlicher Dinge definieren. Wenn also jeder Abgestimmtheit Konsonanz innewohnt, jede Kreatur aber, so unterschiedlich sie ihrerseits auch sei, gemäß Gottes Ordnung in sich abgestimmt zustande kommt, so wohnt demnach Konsonanz jeglicher Kreatur inne. In dieser Erörterung der kreatürlichen Konsonanz, die für ihn eine Art geistiger Gesang in rein vernunftmäßigen Harmonien ist, weiß Otto auch konkretere Töne anzustimmen. Sehen wir nunmehr zu, in welchem Maße Konsonanz in der Mannigfaltigkeit der körperbedingten Fertigkeiten enthalten ist. Da gibt es den Goldschmied, den Eisen- und Steinarbeiter, den Holzschnitzer, Schreiber, Maler, Gelehrten, Kaufmann, Fischer, den in Kriegsdingen, den in Landwirtschaft Bewanderten, den Weber, Arzt, Schneider, Plastiker, Vogelhändler, Jäger, den Koch, den Bäcker und so manchen anderen, der andere Fertigkeiten ausübt, die nicht im Einzelnen aufgezählt werden können. Keine der vorgenannten Fertigkeiten kann ohne die Hilfe einer anderen ausgeübt werden. Was liegt hier anderes vor als eine gewisse Konsonanz gleichsam unterschiedlicher Töne innerhalb aller solcher Fertigkeiten? Rupert von Deutz, Hugo von St. Victor und Otto von St. Emmeram gehören jener philosophischen Richtung an, die man gemeinhin als Frühscholastik bezeichnet. Im 13. Jahrhundert beginnt die Hochscholastik. In ihr vollzieht sich unter dem Einfluss der aristotelischen Philosophie eine Trennung von Wissenschaft und Philosophie einerseits und Theologie andererseits. Dieser Prozess hat natürlich auch Einfluss auf die Musikanschauung. Sie richtet sich nunmehr auf die sinnlich erfahrbare Musik aus. Die Vorstellung einer Harmonie der Welt, einer musikalischen Konsonanz in allen Dingen, wird als bloße Spekulation verworfen. Als besonders töricht schilt man jene, die in der Bewegung der Gestirne ein musikalisches Phänomen erblicken. Die Vorstellung einer Harmonie der Sphären, die ebenfalls auf die Pythagoreer zurückgeht, war bereits von Aristoteles als völlig unhaltbar abgelehnt worden. Ein Autor des späten 13. und frühen 14. Jahrhunderts, er war freilich mehr Dichter als Philosoph, lässt sich von dem Empirismus der Scholastik nicht beeindrucken, Dante Alighieri. In seiner göttlichen Komödie hört er jene Musik der Sphären tönen, die den Ohren der Sterblichen verschlossen ist. Der ptolemäischen Astronomie folgend, stellt er sich den Himmel als eine sich ausweitende Reihe von 9 hohlen Kristallsphären vor, die sich um die Erde drehen. In jede Sphäre sind ein Planet und unzählige Sterne eingesetzt. Die Bewegung dieser Himmelskörper lässt die Sphärenmusik ertönen. Dante ist fasziniert von jenem unerhörten Klang und er empfindet den Wunsch, seine Ursache zu erkennen. Er erfährt sie von seiner über alles geliebten Beatrice, die er bereits im Fegfeuer wieder getroffen hatte und die er nun im Paradies inmitten der himmlischen Sphären erblickt. Es sei die göttliche Ordnung selbst, die dort töne, und von ihr seien nicht nur die Gestirne erfüllt, sondern alle Geschöpfe und alle Bewegungen des Daseins. Und alles sich Bewegende habe nur ein Ziel, die neunte, die höchste Sphäre, die Gott selbst umkreist. Es steigt den Sterblichen auf manchen Bahnen das Tageslicht herauf. Jedoch auf jener, wo zu vier Kreisen sich drei Kreuze fügen, tritt unter besseren Sternen es zur Wirkung auf weltliche Geschöpfe an und prägt und schmeidigt sie getreu nach seiner Art. Es war auf dieser Bahn etwa schon Abend bei euch und morgen jenseits und ganz hell die Hemisphäre und die eure schwarz. Da sah ich Beatrice nach der Linken gewendet, wie sie in die Sonne schaute. So hat kein Adler noch hineingeblickt. Und wie ein zweiter Strahl vom ersten ausgeht, so dann gespiegelt wiederkehrt nach oben, dem Pilger gleich, der heimzukehren strebt, so formte ihre Haltung auch die meine, da sie mir in den Sinn ging durch die Augen. Und ungewohnt betrachtet ich die Sonne. Die Gunst des Orts, der eigens für den Menschen geschaffen ward, erlaubt dort drüben manches, was unsere Kräfte hier nicht leisten können. Doch hielt ich es nicht lange aus, wenn schon genug, um rings einen Funken sprühen zu sehen, als wäre die Sonne ein frisch geglühtes Eisen. Und plötzlich war's, als würde Tag zu Tag gehäuft, als schmückt der Alleskönnende mit einer zweiten Sonn das Weltgewölbe. Versunken schaute Beatrice auf zum Himmel. Ich ließ gleiten von der Höhe den Blick und richtete ihn ganz auf sie. In ihrem Bilde ging mein Wesen unter, wie Glaukus durch Genuss des Wunderkrautes im Meer zu einem von den Göttern wurde. Entkörperung. Mit Worten lässt sich's nicht beschreiben, drum genüge dieses Beispiel, bis ihr durch Gnade es erleben dürft. Ob es von mir die bloße Seele war, die neu von dir erschaffene, du weißt es, denn dein Licht, Himmelsliebe, trug mich aufwärts. Als ich den Sphärenschwung, der dich umkreist, du ewiglich Gesuchte, Tönen hörte in Harmonie nach deinem Klang und Maß, da lohte weithin, wie mir schien, der Himmel in Sonnenflammen auf, ein Feuersee, so weit wie keine Überschwemmung reicht. Des unerhörten Klangs, des großen Lichtes Ursache zu erkennen, drängte mich ein nie so scharf und heiß empfundener Wunsch. Doch sie durchschaute mich, wie ich mich selbst, und sprach, um mein erregt Gemüt zu stillen, noch ehe ich eine Frage tat, die Worte: In falsche Einbildung hüllst du dich ein, machst es dir selber schwer und kannst nicht sehen, was du mit freiem Blick wohl sehen könntest. Du bist nicht mehr auf Erden, wie du glaubst. So schnell fuhr noch kein Blitz aus seinem Hause, wie du zurück jetzt zu dem Deinigen. War mir der erste Zweifel abgenommen durch diese lächelnd hingesagten Worte, so steckt ich schon in einer neuen Schlinge und sprach, schon ruhte ich zufrieden aus vom großen Staunen, aber jetzt so staun ich, wie ich durch diese leichten Körper dringe. Nach einem frommen Seufzer blickte sie auf mich mit einem Ausdruck, wie die Mutter ihr Kindlein anschaut, das im Fieber liegt. Sodann begann sie: Alle Dinge stehen einander zugeordnet. dies die Form, durch die das Weltall seinem Schöpfer gleicht. In ihr erkennen höhere Geschöpfe die Spur der ewigen Kraft, des hohen Ziels, wonach besagte Norm und Ordnung steht. Nach dieser Ordnung, die ich meine, sind verschiedenerweise sämtliche Naturen ihrem Beweger nah und fern geneigt, und nach verschiedenen Kursen nehmen sie durchs Meer des Daseins jede ihre Fahrt, getragen von dem eingeborenen Trieb. Der eine treibt das Feuer nach dem Mond, ein anderer bewegt das Herz, der Sterbliche, ein anderer hält und ballt die Erde fest. Und nicht nur unvernünftige Geschöpfe sind durch die Spannkraft dieses Bogens flott, auch die Verstand und Liebe in sich hegen. Die Vorsehung, so vielerlei bestimmend, verleiht die Ruhe ihres Lichts dem Himmel, darin die eiligste der Sphären kreist. Dorthin nun, als zum vorbestimmten Ort, lässt uns die Schnellkraft jenes Bogens fliegen, der sein Geschoss zum frohen Ziele lenkt. Gewiss, wie in der Kunst gar oft die Form sich mit des Bildners Absicht nicht verträgt, dieweil der taube Stoff nicht recht entspricht, so weicht zuweilen auch von ihrer Bahn die Kreatur. Obschon naturgetrieben, besitzt sie Macht, sich anderwärts zu beugen, wofern von falscher Lust ihr erstes Streben zum Irdischen hinabgebogen wird. So sieht man Feuer aus der Wolke fallen. Nicht staunenswerter, wenn ich's recht bedenke, muß dir dein Aufstieg sein, als wenn ein Bach von Bergeshöhe in die Tiefe gleitet. Ein Wunder aber wär's an dir, wenn du jetzt frei von Schlacken unten sitzen bliebest, ein flammend Feuer, das am Boden ruht. Und damit wandte sie den Blick zum Himmel. Wir wissen nicht, welche Musik Dante in den Ohren klang, als er diesen ersten Gesang des Paradieses seiner göttlichen Komödie niederschrieb. Möglicherweise war es der einstimmige Kirchengesang, der damals natürlich auch in Italien gepflegt wurde. In der Zeit Dantes entstand einer der vollendetsten Choräle überhaupt, das Dies Irae. Wenn Adon und Rotabus Radio Bremen, zweites Programm. Das war die 6. Folge der Sendereihe Philosophen über Musik von und mit Bernhard Morbach. Am kommenden Donnerstag, dem 6. September, können Sie zur gleichen Zeit und auf der gleichen Welle die 7. Folge hören. Das Thema dann: Jakobus von Lüttich, Albertus Magnus, Thomas von Aquin, Roger Bacon und die Musik des späten Mittelalters.